Transparenz für die Ohren. Guten Abend alle miteinander, herzlich willkommen zur heutigen Ufo-Sprechstunde, etwas verspätet um 21.05 Uhr am 26.09.2016. Heute am Podium vom Bufo der Michael Gensek, Alexander Blackbeard und der Scarnet. Der Christus war zwischenzeitlich auch da, der wird gleich wiederkommen. Hallo miteinander. Ich hatte es ja per Twitter schon angekündigt, heute machen wir ein bisschen schwerpunktmäßig Gensek-Sachen mit Neumitgliederbetreuung und dergleichen mehr, was natürlich kein Thema ausschließen soll. Ich würde allerdings vorschlagen, dass ihr jetzt nochmal kurz berichtet, was ihr so die letzte Woche gemacht habt, und dann können wir ganz zwanglos übergehen zu den Themen, die uns und alle interessieren. Ja, fangt mal einfach an, machen wir heute mal von unten nach oben. Steffen, magst du anfangen? Ja, ich fange gerne an. Letzte Woche habe ich mich hauptsächlich mit Tagesgeschäftssitzungen und Vorbereitungen auf die Bufo-Klausur befasst. Vorletzte Wochenende war ich bei Stopp TTIP, Stopp CETA. Ach ja, schöne Demo im Regen. Ja, das war so mein Highlight. Ja, macht mal einfach durch so untereinander, den Staffelübergabe sozusagen. Dann nehme ich den Staffelstab mal. Das ist jetzt schwierig, das in drei Sätzen zusammenzufassen. Ich bin eigentlich fast täglich mit Bucho auf oder Gensek-Aufgaben befasst. Wir haben einfach ganz aktuell Themen, die zeitnah abgearbeitet werden müssen. So haben wir jetzt gleich nächste Woche nach der Bucho-Klausur ein weiteres Treffen mit der Firma Sage, wo wir ja schon seit Stefanis Zeiten in Verhandlungen stehen und müssen jetzt einfach fortgesetzt werden. Das muss vorbereitet werden. Damit habe ich mich beschäftigt. Dann haben wir verschiedene Aufgaben abzuarbeiten, die uns der Bundesdatenschutzbeauftragte mitgegeben hat. Da gibt es große To-Do-Listen. Da muss einfach peu à peu weitergearbeitet werden. Was habe ich denn noch für eine Baustelle? Ich habe 100.000, ich weiß es gar nicht. Ganz konkret schließe ich mich Steffen natürlich an. Die Bufo-Klausur muss vorbereitet werden. Da müssen bestimmte Themenbereiche einfach die Hintergründe erarbeitet werden. Das heißt, ich führe wahnsinnig viele Telefonate, um mich auf den aktuellen Stand in den unterschiedlichsten Themenbereichen bringen zu lassen. CRM, also das ist unsere Mitgliederverwaltung und solche Sachen halt, die mich halt sehr beschäftigen. Und wenn ich das jetzt schon gleich sage, ich mache jetzt mal Schluss, dann soll mal Christus, bist du bei uns? Ich gebe mal den Staffelstab an dich weiter. Danke dir, ich hoffe, man hört mich jetzt diesmal. Ich höre dich sehr gut. Super. Ich war in Frankfurt dort bei der TTIP-Veranstaltung, CETA-Veranstaltung, da waren 50.000 vorletztes Wochenende, das war relativ gut. Dann war ich auf einer Unternehmerveranstaltung, wo ich eingeladen worden bin. Das war am Mittwoch oder Donnerstag. Dann hatten wir in der Öffentlichkeitsarbeit extrem viel damit zu tun, mit dem Fall Faxe. Das war alles ein bisschen unangenehm. Und ihr müsst euch mal vorstellen, die Gabriele, mein Dank nochmal in dieser Runde. Die Gabriele hatte teilweise 120 Anrufe am Tag, wo sie fast nur beschimpft worden ist. Das war keine schöne Situation. Keine schöne Situation war halt auch für mich persönlich, dass jetzt zwei Leute uns verlassen haben. Und ansonsten war ich noch in Frankfurt-Oder und noch in ein, zwei anderen Städten. Gut, dann übernehme ich direkt. Diversen Mumble-Sitzungen anwesend. Ansonsten war letzte Woche auch ein beherrschendes Thema eben die Vorgänge in Berlin. Da versucht ein bisschen die Wogen zu blenden. Ich wurde oft angesprochen, auch hier im Bremerhaven. Ansonsten war mein Alltag letzte Woche eigentlich eher bestimmt von den aktuellen Vorkommnissen hier vor Ort, weil die Stadt im wahrsten Sinne des Wortes gerade absäuft, in jeder Hinsicht. Ansonsten auch Vorbereitung auf die Bufo-Klausur. Morgen Team Folge F-Sitzung und Ja, wunderbar. Vielen Dank an euch für die erste Runde. Und Michael, du hast dich ja kaum noch bremsen lassen. Dir scheint etwas auf den Nägeln zu brennen, was so jetzt die anstehenden Dinge anbetrifft. Magst du? Ja, klar, gerne. Ja, brennt natürlich ganz viel auf den Nägeln und naturgemäß ist es natürlich jemand, der neu in ein Amt kommt, so dass halt viele Routineaufgaben für mich, ich mir die ja natürlich erstmal erarbeiten muss und das möchte ich auch tun. Und heute bin ich eigentlich mit einem ganz speziellen Thema zu euch gekommen, weil ich einfach euren Input hören möchte. Und zwar sollen wir oder wollen wir auf der BUFO-Klausur die Neumitgliederbetreuung und die Neumitgliedergewinnung zum Thema machen. Und man hat mir aufgegeben, da einen kleinen Fahrplan zu entwickeln. Nun kann ich natürlich aus meiner Erfahrung im Kreisverband und auch im Landesverband Thüringen schon das eine oder andere dazu beitragen. Aber ich habe gedacht, ich nutze das jetzt mal im Vorfeld der BUFO-Klausur und möchte einfach so ein bisschen euch bitten, mir mal eure Erfahrungen zu sagen. Vielleicht als Vorab-Information, weil jetzt könnte man ja gleich sagen, das Thema mit Neumitgliedern hat sich doch erledigt. Nein, hat es nicht. Ich darf euch berichten, angekündigte oder prognostizierte oder gefürchtete Riesenaustrittswelle nach Berlin hat nicht stattgefunden. Es hat Austritte gegeben, ja, aber es hat auch Eintritte gegeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Eintritte und die Austritte sich die Waage halten. Das wäre gelogen. Es sind mehr Austritte da als Eintritte. Aber nichtsdestotrotz hat Stefanie ja im letzten Jahr mit dem Willkommenspaket schon ein Instrument geschaffen, mit dem man super gut arbeiten kann. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, als ich 2012 Pirat wurde, wurde ich binnen Wochen zu einer Neumitgliederschulung gebeten. Und da hat sich der damalige Landesvorsitzende Gerald Albe wirklich anderthalb Stunden mit 15 Leuten aus Thüringen hingesetzt und hat Piratenpartei versucht zu erklären. Und ich wollte einfach mal fragen, wie sieht das denn eigentlich bei euch aus? Wie sieht das in den anderen Landesverbänden aus? Wird sowas noch gemacht? Findet das statt? Ist da ein Bedürfnis da? Ja, solche Dinge würde ich heute gerne neben all, ihr könnt natürlich zu allen Genseck-Fragen Fragen stellen, soweit ich sie beantworten kann, werde ich versuchen, sie zu beantworten. Aber das wäre so das Kernthema heute, das mich sehr interessieren würde. Ja, danke Michael. Möchte sich jemand zu mir ans Mikro gesellen und dem Michael auf seine Frage antworten? Bitteschön. Jo, ich habe viel erlebt, dass die Berliner Piraten eine Vorstandssitzung gemacht haben, warum Vorbereitung ging und das war zum Teil echt anstrengend und trotzdem haben sie nachts um 1:30 noch einen Antrag behandelt, den der neuen Mitglieder Stammtisch gestellt hat als Übungsantrag, wie man denn vielleicht an den Vorstand einen Antrag stellen konnte. Und das hat mich wirklich beeindruckt, dass wirklich der Vorstand nach einer so stressigen Sitzung so tief in der Nacht sich tatsächlich die Zeit nimmt, über so ein Thema noch zu reden. Und das war auch etwas, was mich total glücklich gemacht hat, dass bei Piraten einfach immer noch Energie da ist, gerade für solche Sachen. Und das ist einfach ein tolles Beispiel. Ich antworte dir jetzt einfach mal, weil Christian nicht da reinspringt. Also danke. Das ist ein interessanter Aspekt, sowas habe ich jetzt noch nicht gehört. Vielleicht darf ich mal allgemein formulieren, dich beeindruckt einfach, dass man auch Neumitglieder von Anfang an ernst nimmt und nicht einfach so huschi-huschi drüber weggeht. Wie können wir das in eine allgemeine, nicht verbindlich, aber in eine allgemeine, nicht Richtlinie, aber dass man das vielleicht einfach auch rüberträgt. Ja, das sind ja alles so Beispiele. Ich habe ja zum Beispiel auch die Idee, möchte mich mit der Flaschenpost zusammensetzen und würde gerne so regelmäßig aus dem Genseck-Geschäft heraus berichten. Ja, einfach, ich weiß, viele alte Hasen überlesen solche Dinge, aber vielleicht ist sowas auch so eine Mitteilung, so ein Bericht auch mal interessant für die Neumitglieder. Auf jeden Fall. Und vielleicht noch zwei andere Aspekte, die da mithelfen vielleicht. Also Düsseldorf hatte früher eigentlich immer die Regelung, jeden Freitag ist Stammtisch und um 19 Uhr ist dann Treffen und Begrüßung und auch Erklärung für Neumitglieder und 20 Uhr fängt der normale Stammtisch an. Natürlich irgendwann 2013 wurde das immer. Daraufhin ist der Stammtisch jetzt halt mittlerweile ohne diesen Part, weil einfach keine Neumitglieder mehr kommen oder nur noch ganz selten mal einer. Und zeigt man aber eben einerseits, als der Andrang da war, wurde sich da auch ordentlich drum gekümmert, aber irgendwie haben wir halt ein bisschen die Performance verloren. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel den einzigen Ortsverein in Nordrhein-Westfalen, den Minden. Die haben jetzt in den letzten 3 Monaten 10, 12, 15 Neumitglieder gewonnen oder zumindest regelmäßige auch Besucher des Stammtisches. Und die machen das eben auch sehr konsequent, dass sie sich eben mit diesen neuen Mitgliedern zusammensetzen und denen die Piratenpartei erklären und insbesondere natürlich ihre kommunalpolitischen Aspekte. Bist du derjenige, der jede Woche in die Zeitung schafft aus Minden? Nee, ich bin der faire Pirat aus Nordrhein-Westfalen, Neuss Düsseldorf. Mit der mit dem Piratenbus und Car-Office und so weiter. Aber in Minden ist halt eben sozusagen der Motor der Geschichte, ist halt ein alter Hase aus der Kommunalpolitik. Der macht 35 Jahre im Rat dort und ist eben dann irgendwann bei den Piraten gekommen und hat eben natürlich einen riesen Impact, kennt speziell auch die Journalisten sehr gut und hat eben auch da sozusagen den Fuß drin, dass er den Journalisten anruft und mir sagt, was er zu schreiben hat. Und dann steht das halt auf einer halben Seite oder einer ganzen Seite in dieser Mindener Tageszeitung. Ne? Das ist natürlich eine sehr seltene Konstellation. Und manchmal ist er natürlich ziemlich 1-0, weil er halt eben aus den alten Zeiten stammt. Aber trotz allem, nach dem, was ich an Eindruck hatte, ist er eben auch durchaus jemand, der die Piratenprogrammatik gut vertritt und damit eben auch bei den neuen Mitgliedern das auch richtig rüberbringt. Ja, da gebe ich dir recht. Also der Mindener ist richtig klasse. Die schaffen das die Woche, glaube ich, also im Monat auf jeden Fall 3 bis 5 Mal in die Zeitung zu kommen. Aber es gibt auch solche ähnlichen Beispiele. Auch zum Beispiel in Göttingen haben wir jetzt im Rat drinne eine Journalistin, die 8 Jahre im dortigen Radio gearbeitet hat. Und man merkt halt, wenn man selber Journalist, also wenn ein Pirat Journalist ist, dass man eine ganz andere Verbindung zu den Menschen hat, also zu den Medien. Ja, aber es geht ja um diese Neumitglieder-Thematik und da ist eben zum Beispiel im Münsterland haben wir es extrem schwer mittlerweile. Es gibt bei 4 Münsterlandkreisen noch genau einen einzigen Ort, wo piratisch was läuft. Das ist Gronau im gesamten westlichen Münsterland. Und die haben zum Beispiel jetzt tatsächlich einen neue Büropiraten gewählt und haben dann auch auf der Wiki-Seite genau diese beiden Namen geändert und sonst nichts und hatten eben dann unter anderem da einen Link zum Thema Neupiraten. Und dieser Link verwies auf Dinge aus dem Jahr 2011, 2012 und war seitdem nicht mehr aktualisiert worden. Also natürlich eine total peinliche Nummer. Ne? Zum Glück kann man ja im Wiki ändern. Da habe ich mich natürlich dann dran gesetzt, habe dann erstmal alle Links von den neuen Neupiraten-Paketen von Hermi und so weiter dort verlinkt und habe da auch schon positive Resonanz bekommen, dass die also durchaus sehr zufrieden sind mit dem, was da qualitativ zur Verfügung steht, hatten aber selber diese Informationen vorher nicht gesehen, gefunden, gehört, gelesen, wie auch immer. Also da müssen wir halt sozusagen immer Kernarbeit leisten, in jedem Kreis, in jedem Zusammenhang, in jedem Landesverband immer wieder darauf hinweisen, damit überhaupt die neuen Informationen auch wahrgenommen werden und man nicht irgendwie an altem Scheiß hängen bleibt. Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Punkt, haben wir neulich auch festgestellt. Überprüft mal bitte alle eure lokalen Webseiten und Wikilinks, wie aktuell die sind. Wir hatten neulich einen Fall, da ging eine Willkommensmail raus, die automatisch bei uns versendet wird. Und da stand einfach nur eine alte Adresse drin. Ist einfach nicht geupdatet worden, weil es übersehen wurde. Ich denke, das ist schon mal ein guter Punkt, um Leute nicht in die Irre zu führen. So, ungewollt. Und ich meine, dazu haben wir auch das Projekt, weil wir haben ja Landtagswahl nächstes Frühjahr am 14. Mai. Und wir versuchen natürlich bis dahin oder sagen wir jetzt in den nächsten Wochen möglichst viel zu aktualisieren, damit eben, wenn die Aufmerksamkeit wieder steigt auf Piraten, da nicht plötzlich ein Gegeneffekt eintritt. So jemand guckt dann mal, googelt, hat vielleicht auch mal was von Wiki gehört und wenn man eben Wiki bei Google mit eingibt, kommt man auch auf die Seiten und dann ist da eben irgendwas nur bis 2012 oder 2013. Sofort das Gefühl, oh ja gut, die gibt's ja gar nicht mehr, also nix wie weg und damit ist das Thema dann wieder gegessen. Also es ist extrem wichtig, dass wir diese Dinge entweder ins Archiv schieben oder eben wirklich aktualisieren, weil sonst schadet uns das massiv. Ja, vielen Dank. Ist unser Moderator eigentlich noch anwesend, Bim? Ja, selbstverständlich ist der Moderator anwesend, aber der findet es total klasse, wenn er nicht wie im Kindergarten immer sehr kleinteilig das Wort erteilt, sondern wenn die Sache läuft, dann sitzt er da. Kleine Anekdote am Rande, an dem LPT habe ich das mal gemacht, wo die GO zu vergessen und zu sagen, es diskutieren wir einfach, solange es nicht ausufert. Und es ging so eine halbe Stunde richtig geil. Also wenn es euch stört, mache ich das natürlich wieder, aber so finde ich es doch echt okay. Ist doch echt okay. Ich finde das so. Nein, jetzt hast du mich missverstanden. Ich sah nur gerade im Mumble-Chat, dass wir eine Wortmeldung haben. Ja, ich habe die Herren ja auch schon gesehen, aber mir schien das Thema noch nicht so ganz beendet. Aber wenn das so sein sollte, dann Hermi, bitteschön. Ja, vielen Dank. Das Thema Neumitgliederansprache und Konzept zur Neumitgliedergewinnung, das ist ja jetzt irgendwie keine völlig neue Idee. Da haben wir ja schon bei mehreren Verwaltungstreffen drüber gesprochen. Und da kam nicht allzu viel bei rum. Das Einzige, was ich jetzt in der ganzen Zeit die Erfahrung gemacht habe, ist, dass der Bund da höchstens strukturell zuarbeiten kann, indem er dafür sorgen kann, dass halt die Dinge und die Prozesse und die Abläufe funktionieren und rudimentäre Informationen da sind. Harald hat das gerade irgendwie sehr schön beschrieben, dass es immer noch ein Problem ist, dass man Informationen bis in die Gliederungen, also bis auf die unterste Ebene hinunterbrechen kann, dass die Leute Bescheid wissen. Wir haben ja jetzt die Erfahrung und auch schon seit Jahren versuche ich da irgendwie Kontaktdaten der einzelnen Gliederungen zu sammeln, damit wir zumindest im Bund irgendwie mal ein zentrales Register haben, damit man die Leute ansprechen kann, weil es einfach nicht durch die Landesverbände durchsickert. Aus meiner Sicht ist das ein viel wichtigerer Ansatzpunkt, erstmal dafür zu sorgen, dass wir alle unsere Gliederungen kennen und ansprechen können und Infos weitertragen können. Das ist eine viel größere Baustelle. Natürlich ist es auch wichtig, Neumitglieder ordentlich anzusprechen. Das ist aber eine Arbeit, die muss, da muss das Bewusstsein entstehen, dass das vor Ort gemacht werden muss. In den ganzen Stadtstaaten, also gerade in Hamburg und Berlin, funktioniert das relativ gut. Da sind die Wege nicht so weit, da kennen die Leute wer gerade irgendwie neu eingetreten ist und dann kann man die auch mal direkt schnappen und denen mal irgendwie beim Stammtisch irgendwie was erzählen. Aber in so Flächenländern funktioniert das dann halt nicht so gut. Da ist es tatsächlich wichtig, dass man sich dann auf die Kreisverbände vor Ort verlassen kann. Und da muss man dieses Bewusstsein halt auch erstmal wecken und den Leuten irgendwie was an die Hand geben und eine Hilfestellung geben, wie sie das am besten tun. Aber jetzt ein Mumble irgendwie auf Bundesebene zu veranstalten, wo man die 5 Handel pro Monat mal zu einlädt, verspreche ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel davon. Viel wichtiger ist, dass man tatsächlich direkt an die Gliederung geht und diese aktiviert. Da möchte ich Hermi recht geben. Da sind natürlich die einzelnen Gliederungen ganz, ganz unten gefragt. Also wir vor Ort machen es genauso, wenn wir Neumitglieder haben, dass wir die eben nicht nur allgemein einladen, sondern dass wir gezielt einladen zum Stammtisch, zum ersten Kennenlernen, um sich auch gegenseitig mal kennenzulernen, zu sprechen, was möchte er denn mit seiner, was möchte er erreichen, warum er uns gewählt hat, was er denn möchte, wie er sich einbringen kann, Möglichkeiten an die Hand geben. Aber das geschieht auf den Gliederungen. Das geschieht nicht über das Mumble und nicht über den Bundesvorstand. Und noch ergänzend dazu, also solange wir Gliederungen oder Landesverbände haben, die es immer noch nicht schaffen, die Mitgliedsbeiträge innerhalb von einem halben Jahr ordentlich und zeitnah zu verbuchen oder dass Mitgliedsanträge bis zu 4 Wochen oder länger noch rumdümpeln, ohne dass sie bearbeitet werden, haben wir da echt eine größere Baustelle. Also ich meine, was machen wir denn, wenn jetzt irgendwie Dutzende von Leuten eintreten aufgrund eines neuen Konzeptes und der Prozess funktioniert nicht und es bleibt alles unbearbeitet liegen? Das ist dann ja Kacke. Also wie gesagt, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe und das ist auch die Aufgabe, die ich hauptsächlich für den Bundesverband sehe, dass der dafür sorgen muss, dass der Laden läuft und dass die Arbeit gemacht werden kann und die Gliederungen, die es alleine nicht schaffen, die müssen da irgendwie entlastet werden oder man muss es denen irgendwie abnehmen. Darf ich mal als Moderator eine kleine Nachfrage machen? Was versteht ihr denn unter Untergliederungen aktivieren? Das klingt ein bisschen abstrakt für meinen Geschmack. Nee, wie gesagt, es gibt ja jede Menge Kreisverbände, die überhaupt gar nicht aus dem Land rausgucken oder auch nicht aus ihrem Kreis rausgucken und die sehr, sehr viele Informationen über die Dinge, die es in der Partei gibt, wie da passieren, überhaupt nicht mitbekommen. Das liegt daran, dass wir über Dutzende von Mailinglisten kommunizieren, die teilweise die Leute auch nicht kennen, aufgrund der hohen Vorstandspersonalfluktuation, aufgrund mangelnder Übergaben, aufgrund teilweise auch mangelndem Interesse. Also man muss da wirklich von Grund auf irgendwie dafür sorgen, dass die Vorstände in den Kreisverbänden A, erstmal wissen, was ihre Aufgaben sind, Ja, und da zähle ich nicht nur den Schatzmeister und den Gensek dazu, sondern halt auch die anderen Vorstandsmitglieder. Ich habe immer so das Gefühl, dass viele halt einfach irgendwie eine Gliederung gründen, damit sie eine Gliederung haben, weil sie sich einbilden, dass sie nur dann Öffentlichkeitsarbeit machen können, wenn irgendeiner Vorstand einen Titel hat. Dass das aber sehr, sehr viel organisatorische und formale Arbeit ist, mit dem dann die Leute belastet sind, das merken die alle erst später. Und dann kriegen wir Probleme mit dem Rechenschaftsbericht. Ich meine, wir sind ja dieses Jahr schon wieder später dran als sonst. Wir kriegen Probleme mit liegen gebliebenen Dokumenten, aka Austritten oder auch Mitgliedsanträgen und so weiter. Also da muss man halt mit den Landesverbänden zusammen mal gucken, wo denn jetzt konkret das Problem liegt. Und dann muss man da alle in die Pflicht nehmen und dafür sorgen, dass die Leute Bescheid wissen, was sie zu tun haben und wie das alles funktionieren kann. Jetzt darf ich mal eine Nachfrage stellen, Hermi? Ja, na klar. Hattet ihr bei den Verwaltungstreffen in der Vergangenheit eigentlich in den Gensek-Runden das mal angesprochen, dass da möglicherweise auch sich Genseks untereinander helfen oder dass da irgendwie der Bund eine Plattform bietet, dass man mal zu diesem Thema, jetzt nehmen wir wieder mal diese neuen Mitgliederbetreuung, dass man nur mal so gezielt zu einem Thema mal mammelt oder auch ein Treffen macht, weil du hast jetzt ganz viele Themen angesprochen und neue Vorstände sind ja generell immer in der Verlegenheit, dass sie einfach, ich sag mal, 3 Monate brauchen, bis sie sich überhaupt gewahr werden, was sie da für eine Verantwortung genommen haben. Aber ich weiß ja, dass ihr in der Vergangenheit, ich bin ja immer nicht dabei gewesen, weil ich auf der Schatzmeisterseite saß. Deshalb kenne ich so inhaltlich nicht. Ist Neumitgliederschulung, Neumitgliederbetreuung, ist das so ein zentrales Thema auch gewesen? Naja, also ich habe das Thema immer wieder mit eingebracht. Ja, nur sitzen dann die meisten Leute ziemlich ratlos rum und dann den Impuls von einer einzelnen Person zu bringen, ist manchmal auch ziemlich anstrengend. Das ist auf jeden Fall grundsätzlich Thema und wir reden auch ab und zu auch bei den monatlichen Genseks oder haben bei den monatlichen Gensek-Mumble drüber geredet. Das Problem übrigens, dass wir die Kontaktdaten der Gliederung nicht haben, das habe ich auch schon bei den letzten mindestens 2 Verwaltungstreffen auch in der vollen Runde angesprochen. Wie ist denn da die Erfahrung in den Landesverbänden? Ich kann jetzt nicht sehen, wer alles bei den Zuhörern sitzt, aber gibt es den einen oder anderen unter euch, der jetzt vielleicht so eine spontane Idee hätte oder auch vielleicht eine ältere Idee, einen Antrag an den BUFO zu sagen, Leute, koordiniert doch vielleicht einfach dazu auch mal ein Arbeitstreffen oder sowas in der Art. Gibt es da die eine oder andere Idee vielleicht von euch? Ah, Moment, hier ist der richtige Knopf. Man könnte ja hingehen und jeweils neu gewählte Vorstände zu Schulungen, die wir vielleicht halbjährlich oder so veranstalten können. Das ist halt immer eine Frage, inwiefern wir das mit Realtreffen machen können, weil es kostet dann meistens Geld oder inwieweit das über Mumble zu bewältigen wäre. Dass die dann halt in ihrem Bereich, sagen wir, ist jetzt ein Gensek, der wird dann jetzt eingeladen, zusammen mit anderen Genseks, um halt ein paar Basics beigebracht zu bekommen. Und das könnte man ja dann vierteljährlich wiederholen. So, und genau da liegt der Punkt. Der Bundesverband kann gar nicht nachhalten, wer alles zum Gensek gewählt worden ist, außer in den Landesverbänden. Und da gibt es die regelmäßigen Treffen ja schon und da gibt es auch die Verwaltungsliste, wo man sich austauschen kann. So, aber kein Plan, das wissen ja die Landesverbände teilweise selber nicht, wer da irgendwie in den Untergliederungen, also Bezirksverbände und abwärts, wer da Vorstand ist, beziehungsweise wer da wann wie gewählt wird. Ich kann jetzt nur aus Thüringen berichten, andere Landesverbände müssten mal für sich sagen, wir halten es in der Regel so, dass wir immer im Anschluss an das Bundesverwaltungstreffen ein Landesverwaltungstreffen machen, um die Themen einfach, die auf dem Bundesverwaltungstreffen wichtig waren, an unsere Schatzmeister und Genseks weiterzugeben. Da gibt es dann immer auch mal das eine, jetzt müsste ich arg in meinem Hirn kramen, ob wir Neumitgliederschulungen oder sowas angesprochen haben, das erinnere ich gar nicht mehr so genau. Wie ist es in den anderen Landesverbänden? Werden da auch Landesverwaltungstreffen abgehalten? Soweit ich weiß, gab es den Versuch bisher auch nur noch in Bayern mit Thomas. Und ich glaube, die Baden-Württemberger hatten da auch mal ein Experiment, aber es hat alles irgendwie nicht so wirklich funktioniert, weil da auch die Fahrzeiten ziemlich groß sind. Sind zufällig im Zuhörerraum Genseks aus Kreisverbänden dabei? Könnte mal einer so seine Erfahrung zu dem jetzt in den letzten 10 Minuten Gesagten mal kundtun, bitte? Herr Moderator. Ja, ich wollte gerade deinen Aufruf wiederholen. Gibt es hier irgendwelche Genseks? Alle Genseks bitte nicht zur Information, sondern zum Saalmikro. Bastian, bist du Gensek? Wusste ich gar nicht. Entschuldigung, ich bin nicht Gensek, ich bin Vorsitzender, aber es ist ja wahrscheinlich dann völlig nebensächlich. Nee, das war ein kleiner Scherz. War eine Frage an Gensex. Bastian, bitteschön. Naja, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen, dass man nicht weiß, wer in der Gliederung im Vorstand ist oder dergleichen. Das sollten Landesverbände hinbekommen und dass die jetzt sagen, sie wissen nicht, wer gerade in ihrer Gliederung da im Vorstand ist, halte ich doch zumindest für ein behebbares Problem. Dann kam man eben zur Schulung. Das finde ich erstens mal eine sehr gute Idee. Wir haben die Tools dafür, auch Schulungen zu machen. Auch eben Mumble und in anderen Plattformen können wir Schulungen machen mit Vorträgen. Und das gibt es ja Gott sei Dank jetzt. Und da kann ich auch nur empfehlen, sich da vielleicht dran zu beteiligen. So wie wir das hier im Datenschutz auch machen. Und das wäre vielleicht ein Weg, gerade Neulingen im Vorstandsbusiness zumindest die Basics näher zu bringen. Natürlich ist es auch sinnvoll, wenn man versucht, irgendwie darauf hinzuwirken, dass diese Essentials wie Gensec und Schatzmeister, weswegen es da eine Trennung gibt, ist mir sowieso nicht ganz klar, aber dass man diese Funktionen zumindest versucht, längerfristig anzulegen, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn die Leute einfach ihre Arbeit tun und nicht politisch so aktiv aktivieren. Dann hätten sie wahrscheinlich eine größere Chance, dass sie länger dabei bleiben. Gleichwohl, es gibt einen Haufen Tools, um tatsächlich eine kontinuierliche Schulung und mit so gemeinsamen Informationslevel herzustellen, wenn man denn will. Und kann auch gerne dafür einen Vorschlag machen. Danke. Darf ich? Ja, gerne. Redet einfach, solange es glatt läuft. Wie gesagt, lasst es laufen. Und Michael, werde nicht nervös. Ich bin gebannt am Lautsprecher. Okay, das finde ich cool, wenn der Bastian da Bescheid weiß, was in Brandenburg rumgeht. Ich poste hier gerade mal einen Link in den Mumble-Chat. Moment. So, wir hatten hier mal irgendwie eine Tabelle von vor über einem Jahr, glaube ich, aufgemacht, wo wir darum gebeten hatten, die Kontaktdaten der einzelnen Untergliederungen zu sammeln, so wie sie irgendwie in unserem in unserer Verwaltungssoftware drin sind und abgebildet sind. Und da herrscht ehrlich gesagt gähnende Leere, weil die meisten irgendwie dann nicht mitgearbeitet haben oder teilweise halt einfach die Kontaktdaten ihrer Gliederungen nicht kennen. So, und auch wenn wir Kontaktdaten unserer Gliederungen haben, da gibt es zum Beispiel einen ganz besonders schönen Landesverband, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Das bedeutet noch lange nicht, dass dann auch die entsprechenden neu gewählten Vorstände der jeweiligen Kreisverbände tatsächlich auch Zugriff auf diese Kontaktdaten haben. Also ich meine, ich denke mir das ja nicht aus, das ist tatsächlich ein Problem. Nur als Hinweis, den Link habe ich gar nicht bekommen. Was wir zum Beispiel tun könnten, ist mal ein einfacher Tipp. Wir haben, glaube ich, drei Ebenen im Wiki, wo wir solche Sachen sammeln. Vielleicht kann man da auch aufräumen. Ich sorge jedenfalls dafür, dass im Wiki die Landesverbandsdaten, also von meinem Landesverband, ziemlich aktuell sind. Und da sind auch die Leute mit Wikinick drin. Die Kontaktdaten, also wie ist die entsprechende Geschäftsstelle oder die Gliederung erreichbar, das kann ich gerne machen. Und dieses Google-Doc ist, glaube ich, nicht so ganz bekannt. Ich glaube auch, dass es oft daran liegt, dass die Leute die Informationen einfach nicht kriegen. Und ich mache das ja in NRW, auch im piratigen Manier, dazu betonen, dass ich mir solche Dinge raussuche. Und ich finde eigentlich immer relativ schnell so Wiki-Seiten oder was es sonst immer noch gibt, Diskursseiten und was auch immer, finde ich diese Informationen, die sind jetzt nicht in jedem Fall absolut aktuell, aber selbst da kann man oft erkennen, wann sie eben sozusagen auch reingestellt worden sind. Und das ist ein bisschen mühselig, aber dieses andere Thema auch gerade hier mit Mumble, man muss da Toolschulungen machen, weil ist. Ich habe wenige Leute gesehen, die in den letzten ein, zwei Jahren in Mumble dazugekommen sind, weil Mumble ist zwar irgendwie so ein Nimbus in der Piratenpartei, aber es kommen oft neue dazu, die da einfach Angst vor haben und die sagen, ja, das habe ich noch nie gemacht, das kann ich nicht. Und Mumble ist nur wirklich eins der allersimpelsten und wirklich selbsterklärendsten Tools. Und trotzdem trauen die Leute es sich nicht. Und deswegen muss man solche Toolschulungen machen, damit die Leute über diesen Schatten springen und dann plötzlich merken, wie einfach das ist. Da würde ich jetzt auch gerne noch einen Werbeblock einbinden. Wir haben ja seit ungefähr einem halben Jahr unser Mitgliederservice-Portal am Start unter mitglieder.piratenpartei.de. Das ist so eine Symbiose mit dem Mitgliederhandbuch. Da haben wir mal die ganzen How-Tos und Schulungsvideos. Die sind alle schon ein bisschen älter zugegeben, aber die haben wir alle mal gesammelt. Da kann man sich das angucken und durchklicken. Also wenn ihr Leute habt, die zum Beispiel nicht wissen, wie man E-Mails verschlüsselt oder was ein Wiki ist oder wie ein Pad funktioniert, dann schickt ihr die dahin und dann können die sich das angucken. Entweder per Video, ich glaube vom Alex Reinsch sind da noch ein paar, oder ein How-To im Wiki, das ist alles da hübsch verlinkt und da können sich die Leute das angucken. Gut, ich habe nur eine kurze Nachfrage. Dieses Google Doc-Dingsbums ist, da kann ich reinschreiben. Da kannst du gerne reinschreiben, ja. Also ja, ich fülle das gerne auf. Das steht bei uns alles im Wiki, ist auch ganz einfach. Und dann mache ich das jetzt in der Eckviertelstunde mal fertig und dann habt ihr diese Daten. Aber das, ich glaube, das weiß keiner im Landesverband, dass es das überhaupt gibt oder will es nicht wissen, egal. Aber wenn das ein bisschen publik wird, dann kann man das ja auch nutzen. Danke. Der Right of Parley hat jetzt hier eine Frage in Chat gepostet, und zwar aus Hessen käme eine Frage, ob nicht bereits ein Bundesverwaltungstreffen geplant sei. Ja, das ist tatsächlich geplant, aber wir können noch nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil wir noch keine Bestätigung für den Raum haben. Es soll Mitte, Ende November stattfinden, und das kommt jetzt auch zeitnah, also das dauert jetzt keine 14 Tage mehr, dann geht das rum. Dankeschön. Ich glaube, damit war die Frage dann abschließend beantwortet. Höre nur zu, bist du noch da, weil du eine weitere Frage hast oder einen Beitrag? Ja, ich gehe jetzt erstmal weg und komme vielleicht gleich wieder. Okay, jederzeit gerne, zumindest vor 22 Uhr. Okay, Michael, bist du soweit glücklich? Bist du soweit glücklich? Das ist jetzt auch wieder so eine Fangfrage. Ich bin schon mal sehr zufrieden. Ich würde trotzdem gerne nochmal die Kurve nochmal zurück zu dieser Neumitgliederbetreuung versuchen. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge Sachen mitgenommen. Der zündende Gedanke aber, und da habe ich Hermi, glaube ich, ganz richtig verstanden, das ist bei vielen Versuchen im Keim erstickt. Und trotzdem will ich es mir aber auch nochmal auf die Fahne schreiben und frage doch nochmal in den Raum der Zuhörer, über das hinaus, was ihr bisher gehört habt, gibt es dann den einen oder anderen von euch, der vielleicht auch noch eine zündende Idee hätte, die man zumindest mal in die Diskussion bringen kann. Ja, ich habe jetzt in den letzten 10 Minuten verstanden, es ist wahnsinnig schwierig vom Bund aus nach unten etwas zu koordinieren. Aber trotzdem denke ich, ich hatte euch ja gesagt, mit der Flaschenpost, das ist so ein Ding, wo ich regelmäßig versuchen will, die eine oder andere Info auch nach unten zu geben. Klar ist es einfach deprimierend, wenn man ständig irgendwas initiiert und dann mit feststellen muss, dass es unten vielleicht gelesen wird, aber natürlich nicht ankommt oder umgesetzt wird. Und trotzdem muss es einen zündenden Gedanken geben. Es muss einen Weg geben, wie wir unsere Untergliederung erreichen und nicht nur, dass wir sie erreichen, sondern dass sie uns auch wahrnehmen und versuchen, das auch umzusetzen. Jetzt kann ich wieder nur das Beispiel aus dem kleinen Land Thüringen bringen. Da war es halt einfach einfacher bei 10 Kreisverbänden. Da ist man alle halbe Jahr einmal auf dem Stammtisch erschienen und hat es mit den Leuten face-to-face besprochen, was auch nicht immer dazu geführt hat, dass sie das dann alles brav gemacht haben. Das stelle ich mir natürlich in Baden-Württemberg oder Bayern oder gar NRW schier unmöglich vor. Und trotzdem, Podium sind ja wir, Zuhörer. Gibt es noch irgendeine Idee, die wir mittragen können? Eine Idee, die wir hier in NRW ausprobieren werden und wollen. Und zwar ist die sozusagen der Hintergrund, wir haben ja so LPTs und AVs und da wird auch immer eine schöne Statistik gemacht, aus welchen Kreisverbänden Menschen dorthin kommen. Und da haben wir tatsächlich die Situation, dass wir seit 4 LPTs und AVs circa 20 von 53 Kreisverbänden als VKV oder auch als KV keine einzige Teilnahme, keinen einzigen Basispiraten oder Vorstand oder was auch immer haben, der dort sich sehen lässt. Und es ist tatsächlich so, dass der größte Teil dieser circa 20 Gliederungen auch nicht mehr existent ist, was aktive Piraten angeht. Und jetzt muss man natürlich überlegen, wie kann man das ändern? Nimmt man es einfach hin und sagt, okay, die Piratenpartei ist halt nur in der Hälfte des Landes und die großen Städten ist immer noch die Mehrheit der Menschen in NRW, aber dann haben wir halt eben auf dem Land, irgendwo im Bergischen Land, im Münsterland, in Ostwestfalen weiße Flecken. Die Überlegung ist halt eben zu sagen, jetzt im Hinblick auf die Landtagswahl und auch unser Programm, was wir mittlerweile verabschiedet haben. Wir versuchen das so aufzubereiten, dass es wirklich in irgendeiner Form auch vermittelbar ist und eben nicht 100 Punkte, sondern 3, 4, 5, die man dann vorstellen und diskutieren kann, und wollen Veranstaltungen machen, die wir in diesen Kreisen anbieten, dabei natürlich auch die noch vorhandenen Piraten, die sowohl stimmberechtigt oder nicht stimmberechtigt sind, vorher per Mail und anderen Wegen ansprechen, einladen. Und hoffentlich kommt auch der eine oder andere von denen, aber vielleicht kommen auch einfach nur Leute auf Pressemitteilungen hin und Plakate oder was immer wir dann machen werden, um eben dann solche Dinge als Initialzündung zu nehmen, um unsere Themen interessant zu machen und eben Menschen zu finden, die sich mit dafür einsetzen wollen. Sei es eben Piraten, die wieder hinterm Ofen vorkommen, oder eben neue Menschen, die dann Pirat werden, zumindest erstmal als Freibeuter mitmachen wollen. Und das ist, glaube ich, so ein Weg, mit dem man auch generell sowohl in etwas schwächeren KVs sich dann weiterentwickeln kann und selbst in den etwas stärkeren KVs, die sind ja auch alle nicht wirklich stark, da haben wir einen riesen Nachholbedarf, und das wäre vielleicht so ein Weg, wie man das wieder befeuern kann und eben dann auch viele neue Mitgliederaktivitäten machen kann, weil das eben dann auch neue Mitglieder generiert. Dankeschön. Gibt es zu dieser Frage oder bitte von Michael noch weitere Beiträge? Das scheint nicht der Fall zu sein. Bevor wir weitermachen, komme ich noch zu einem kurzen Werbeblock, der bei uns im Pad reinkommt. Und zwar geht es um G9 für NRW. Ich habe es jetzt in dem Mumble geschrieben. Seid so nett und teilt das. Hermi, du wolltest noch was sagen. Ja, danke. Das war der Werbeblock von mir. Ah, okay. Vielen Dank, Hermi, für deinen Werbeblock. Darf ich dazu noch ein, zwei Worte mehr sagen, damit ihr wisst, um was es geht? Ja, bitteschön. Okay, danke. Ja, das Thema G8 bzw. G9 wird im Moment bei uns im Land NRW gerade so ein bisschen gekapert von der SPD, um damit ein bisschen in den Wahlkampf zu gehen. Allerdings natürlich wieder, wie man es so kennt, mit kruden und absurden Forderungen. Und wir Piraten würden da gerne etwas dagegen angehen und das zu unserem Thema machen. Deswegen und damit auch die Bitte an den Bundesvorstand: Seid bitte so nett und habt vielleicht ab und zu mal einen Blick auf die Facebook-Seite beziehungsweise auf den Twitter-Account und gerne Dinge retweeten und überhaupt alles, was da so kommt, gerne irgendwie weitergeben, multiplizieren, das wäre super. Vielen Dank. Danke dir, Hermi, für deinen Einsatz. So, höre nur zu, du stehst vermutlich jetzt wirklich nur da und willst nichts sagen. Ich ergänze das. Okay, bitteschön. Twitter-Account tatsächlich. Freitag 44 Follower gehabt, und wir hatten ja jetzt diesen wunderbaren AV in Gelsenkirchen und haben da auch viel Werbung dafür gemacht, dass die Menschen auch diesem Account folgen, und wir haben es immerhin geschafft, innerhalb von 3 Tagen von 44 auf 151 Follower zu kommen, und vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der das auch noch nicht gesehen hat und dann auch noch weiter folgt. G9FUE für NRW ist der Account. Schubst doch mal den Link bitte in den Chat. Ich glaube, das ist sinnvoll. Ja, der stand schon um 21.43 Uhr drin, aber ich mache es gerne nochmal. So, bitteschön. Hier ist der Twitter-Chat und der Facebook-Link. Twitter-Account und der Facebook-Link. So, jetzt die Reihenfolge. Ich glaube, Masch war als erster da und dann wäre Grumpy dran. Bitteschön. Ja, danke schön. Ich würde gerne auch noch was da hinzufügen. Die Hermi hat darum gebeten, dass ihr dem Twitter-Account und dem Facebook-Ding folgen sollt und wenn möglich und häufig und oft und tralala retweeten und so weiter. Aber ich denke, man kann da noch mehr tun, weil die Diskussion ist ja auch in Bayern zum Teil anhängig. Die ist in Niedersachsen gelaufen, die ist in anderen Bundesländern sicherlich auch hot. Und vielleicht könnt ihr da auch von den Ländern irgendwelche News, Informationen, wichtige Sachen mit dem Hashtag versehen. Das war's schon, danke. Vielen Dank. Mache ich jetzt gleich nebenher. Und als nächstes ist der Grumpy dran. Danke. Ich wollte den Hinweis von gerade eben in Bezug auf G9 für NRW dahingehend erweitern, dass wir auch eine neue Website diesbezüglich geschaltet haben. Entschuldigung für den Werbeblock. Die Inhalte sind unseres Erachtens nach in der Gesamtdebatte über alle Bundesländer in diesem Zusammenhang nicht ganz unrelevant. Und ich werde das jetzt hier auch noch mal eben schnell in den Baum reinkübeln. Wir hatten es auch gerade schon bei der Bundespresse. Entschuldigung. Gar nicht für. Jo, Masch, wolltest du noch was sagen? Nee, aber wenn du mich so ansprichst, dann tue ich das trotzdem. Die Hermie hat ja eben erwähnt, dass die SPD das so ein bisschen kapert. Ich habe einen etwas anderen Eindruck. Die Grünen kapern das viel mehr, weil die gute Frau Lörmann jetzt, also die ist ja Schulministerin in NRW, aber auch Spitzenkandidatin der Grünen. Und die hat natürlich genau dieses Thema als Spitzenkandidatin, nicht als Schulministerin, in der letzten Woche aktualisiert und kommt jetzt von Seiten der Grünen mit der Idee der flexiblen Schule, der flexiblen Flexibilität von G8, G9 und hat damit natürlich einen Wahlprogrammbestandteil, den wir 2012 im Wahlprogramm hatten hier in NRW, nämlich die fließende Schullaufbahn, so ein Stück weit gekapert. Ich hatte mich da letzte Woche auch persönlich mit ihr darüber unterhalten und mir gegenüber hat sie es quasi eingeräumt. Das finde ich schade, dass das jetzt von den Grünen natürlich, also ich finde es gut, dass die Idee aufgegriffen wird, selbstverständlich, Piraten wirken und so, aber ich find's natürlich, fände es natürlich schade, wenn das dann den Grünen zugeschrieben würde. Ich glaube, da wäre noch Arbeit zu leisten. Allerdings haben wir in NRW aktuell die Auffassung, wir setzen jetzt erstmal fest auf die Wieder- oder Rückeinführung von G9 und gehen nicht über unsere fließende Schullaufbahn, weil wir denken, dass das politisch von unserer Seite her nicht durchsetzbar wäre. Eine Forderung von G9 jetzt allerdings schon durchsetzbar wäre. Das wollte ich nur der Information halber noch gesagt haben. Danke. Danke dir für den Beitrag. So, wir haben jetzt noch 12 Minuten. Die Frage ist, Michael, ob du gerne noch zu anderen Gensec-Fragen kommen würdest. Wir hatten da so CRM und solche Geschichten angesprochen. Oder ob wir eher allgemeiner bleiben, das hängt natürlich auch davon ab, ob es da entsprechende Fragen am Mikro gibt. Jetzt erstmal Michael, das ist ja heute schwerpunktmäßig dein Abend. Gibt es denn noch etwas, was du gerne fragen möchtest oder dir Input holen möchtest? Also ich habe 100.000 Fragen, aber heute Abend bin ich schon mal sehr dankbar für die vielen Anregungen. Was du eben noch angesprochen hast, das hatte ich so vorhin im Eingangsstatement versucht zu erklären. CRM ist so eine andere große Baustelle. CRM ist unsere Mitgliederverwaltung. Da hakt es im Moment an einigen Stellen. Wir mussten da verschiedene Dinge abschalten, weil wir da mit der Firma, und das ist jetzt nicht Sage, das ist ein Dienstleister, nicht im Clinch liegen, aber einfach mit den Gesprächen nicht weiterkommen. Das kann ich nur berichten. Da jetzt hier um Hilfe zu bitten, da müsste ich erstmal umfassend erklären, um was es geht, das würde den Rahmen bei weitem sprengen. Ich will vielleicht einen Aspekt noch, den ich auch eingangs sagte, mit der neuen Mitgliederbetreuung, würde ich gerne auch das Gespräch nochmal darauf bringen, sind wir im Moment eigentlich kraftvoll genug, auch um neue Mitglieder zu werben? Und da ist ja auch in der Vergangenheit vieles passiert. Ich weiß, auch das ist immer Thema auf den Verwaltungstreffen bei den Gensecs gewesen. Aber ich würde jetzt mal, ohne dass ich es weiß, aber mal vermuten, Hermi, da könntest du jetzt Ähnliches berichten, was du vorhin über die neue Mitgliederbetreuung berichtet hast. Auch hier, glaube ich, sollten wir mal überlegen, und das wird sicherlich auf der BUFO-Klausur auch ein Thema werden, ob wir da auch noch mal ganz grundsätzlich vom BUFO aus nach unten hin eine Empfehlung aussprechen. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz im Klaren drüber. Ich gucke gerade mal, ob die Hermi noch da ist. Nee, die ist unten in der ständigen Mumble-Versammlung. Okay, da wollen wir sie da nicht stören. Masch, möchtest du hierzu was sagen? Ja, ich hatte damit gerechnet, dass du Hermi suchst und wollte das dazu beitragen. Das habe ich jetzt getan, dann bin ich wieder weg. Also ich kann das dazu beitragen. Und zwar die Logik, Neumitglieder zu gewinnen, hängt aus meiner Sicht gerade in der jetzigen Situation extrem an der Authentizität und eben im Endeffekt auch so gewissen sozialen Zusammenhängen. Und wie gesagt, ich habe das Beispiel Minden eben ja schon mal genannt. Da ist einfach eine Truppe, die hat Format und dadurch Anziehungskraft. Und die machen Stammtische, wo eben 3, 4 Gäste kommen und wo auch 5 bis 10 eigene Piraten da sind. Und die Ausstrahlung dieses Stammtisches, die Verbindlichkeit der Gespräche ist so, dass am Ende des Stammtisches fast alle dieser 4, 5 Gäste sagen, tolle Sache, wir machen mit, wir treten ein. Und in Witten habe ich Vergleichbares erlebt. Da gab es einen Stammtisch, 4 Piraten, zwei Gäste, die mit dem Car-Office da waren, da war ich dabei, plus vier Gäste, die eben halt von außen dazugekommen sind. Und am Ende des Stammtisches haben drei von den vier Gästen gesagt, wir treten in die Piratenpartei ein. Das sind einfach Dinge, die funktionieren, sind auch geradezu spektakulär, weil wenn man in NRW sieht, dass von 53 KVs gerade mal irgendwie so 10 überhaupt Neueintritte haben, dann merkt man aber eben, dass das auch durchaus substanziell sein kann und eben nicht nur im marginalen Bereich sozusagen irgendwie ein oder zwei neue, die mal im Jahr dazukommen. Dankeschön. Ist ein Teufelskreis oder die Katze beißt sich in den Schwanz, dass nämlich die vorhandenen bereits motiviert sein müssen, um neue zu motivieren. Aber da erzähle ich ja keinem was Neues wahrscheinlich. Ja, Michael, bist du glücklich? Nein, Entschuldigung, ich wollte keine Fangfrage stellen. Bist du jetzt soweit zufrieden, ob des vielen Inputs, den du bekommen hast? Also ich danke erstmal herzlich, ich habe wirklich Input bekommen und ich habe eine ganze Menge Sachen mir hier aufgeschrieben, die ich mit in die Buchsitzung trage. Und ich würde das gerne fortsetzen bei Gelegenheit. Nun sind wir ja zu acht oder wir begleiten 5 Geschäftsbereiche, aber dann bin ich ja ganz sicher in 6 Wochen wieder dran, oder? Ja, klar. Ich meine, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann wollt ihr euch jetzt auf der BUFO-Klausur ohnehin über das Format BUFO-Sprechstunde unterhalten. Und da könnte es ja sein, dass du dann auch ein entsprechendes Fenster kriegst. Da würde ich mich sehr drüber freuen, weil jetzt gehe ich mal weg, dass ich der Neue bin. Klar, das ist immer am Anfang schwierig, aber wenn das hier ein Format sein könnte, wo ich einfach auch mit ganz normalen, nein, das nicht gesagt, einfach mit Piraten reden kann und bestimmte Eindrücke bekomme, dann würde ich gerne nutzen wollen. Okay, dann würde ich jetzt die verbleibende Zeit ganz gern nutzen, um jetzt mal hier in der Runde rumzufragen. Wie gerade gesagt, der Pufo, der wird drüber reden, das Format der Bundesvorstandssprechstunde zu verändern. In der Vergangenheit war es ja durchaus so, dass vor allem der 1V da im Vordergrund gestanden ist. Es scheint jetzt so der allgemeine Wunsch zu sein, dass man das Ganze auf etwas mehr Schultern verteilt. Paki ist heute aus zeitlichen Gründen auch nicht da. Wir haben ein sehr gutes Thema. Was habt ihr denn für Punkte, was das Format der Bundesvorstandssprechstunde betrifft, was wir dem BUFO für seine Klausur am kommenden Wochenende mitgeben können? Wer da was zu sagen hätte, bitte ans Mikro. Bitteschön. Danke, Bim. Können wir so etwas Ähnliches wie Themenwochen kürzer getaktet machen, dass wir zum Beispiel politische Themen in dieser Runde mitbesprechen, vielleicht nach den ersten 30 Minuten oder so? Fände ich persönlich auch gut. Ja, fände ich auch besser. Also nichts gegen dich, Michael, aber für mich war da diese Stunde sehr viel Verwaltung und war auch sehr interessant, mal wieder was davon zu hören, aber ich habe momentan ganz andere Probleme als die interne Verwaltung irgendwie zu lösen. Ach ja, das ist halt das Schicksal der Verwaltungsängste. Na, so hat jeder seine Zuständigkeit. Ich meine, Christos, wir könnten bei dir zwar deutlich länger als 30 Minuten über die Frage reden, wie vernetzt man die politischen AGs mit der PolGF-Runde oder dergleichen. Also ich denke, wenn wir es etwas spezifischer machen, dann wird es immer so sein. Ach Bim, das können wir machen. In der PolGF-Runde jeden Dienstag findet das statt und sogar erfolgreich die letzten 3 Jahre. Das ist nicht das Problem, mein Junge. Okay. Dann ziehe ich diesen Beitrag zurück, wenn da alles in Ordnung ist. Oder in der Koordinationstreffen jeden zweiten Freitag sind die AGs BIM. Gut, gibt es denn noch weitere Anregungen, wie man das Format der BUFO-Sprechstunde optimieren oder anpassen könnte? Das scheint nicht der Fall zu sein. Habt ihr noch irgendwas? Wir haben jetzt nämlich kurz vor 10. Wir können jetzt noch einen kleinen Punkt ansprechen, aber im Größeren, das lohnt sich jetzt eigentlich nicht mehr. Ihr liebe Bufos, habt ihr noch was? Mich würde es einfach mal interessieren, wie es euch geht grundsätzlich. Wie bei euch die Berlin-Wahl im Endeffekt danach angekommen ist. Und wie ja der Fall Fax im Endeffekt in einzelnen angekommen ist. Dankeschön. Als erster ist jetzt der Kuvert Zui. Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht aussprechen kann. Du bist sehr schnell reingekommen. Wolltest du auf die Frage von Christos antworten oder auf meine? Möglicherweise auf deine. Ja, Kuvert Zui, Jopü. Hätte gern mehr Pflanzenpolitik, find die sozial. Könntest du das bitte wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Hätte gerne mehr Pflanzenpolitik, finde die sozial. Christian, hast du das jetzt wirklich nicht verstanden? Für mich war das klar und verständlich. Er möchte gerne mehr Pflanzenpolitik. Für ihn ist das sozial. Okay. Dankeschön. Ich hab's dann akustisch verstanden, aber den Sinn nicht erfasst. Das war jetzt immer noch so, aber ist egal. Ich muss ja nicht alles verstehen. Gut, haben wir als Beitrag gehört, ist auch schön aufgezeichnet. Der Höre nur zu ist dran. Bitteschön. Also ich sag mal was zu der Berlin-Wahl. Ich bin auch ein Wochenende dort gewesen, von Donnerstag bis Sonntag, und habe zwei Demos mitgemacht und oder zumindest den Anfang der zweiten auch und habe drei Kiezfeste erlebt mit Infoständen und auch in der P9 bin ich gewesen und es war für mich erkennbar, auch natürlich viele Plakate gesehen und viele Plakate natürlich nicht gesehen, weil wir in vielen Straßen natürlich nicht vorkamen, dass das Team um Bruno wirklich sehr, sehr viel getan hat und wirklich versucht hat, überall dabei zu sein und auch eine gute Stimmung war. Also man merkte, denen macht das Spaß und es hat eine gute Ausstrahlung. Und auf den Kiezfesten habe ich Dinge erlebt, die ich in NRW lange nicht erlebt habe, dass wirklich ein sehr großer Andrang an den Pirateninfoständen war, teilweise sogar bei 20, 30 Ständen, die da so im Rund waren. Und das Besondere, was man sonst auch nicht so kennt, die Kiezfeste sind mit einer einheitlichen Gestaltung. Also alle Stände sind gleich aus so Latten-Dingern gebaut, mit beigen Tüchern bespannt. Und in diesem Gedöns ist dann halt eben der jeweilige Aussteller oder Fressstand oder was auch immer. Also im Endeffekt sehen erstmal alle gleich aus von außen. Und erst wenn man reinguckt, sieht man eben, was das ist. Und da war es tatsächlich oft so, dass am Piratenstand mit Abstand am meisten los war von allen 20, 30 Ständen. Und bei uns standen dann eben 10, 15, 20 Leute davor und haben eben interagiert, haben Flyer mitgenommen, haben gefragt. Und an anderen Ständen standen halt 3, 5, 7 Leute. Und auch an politischen Ständen waren wir die mit am Abstand am meisten nachgefragten Stände. Und das hat mir natürlich ein super Gefühl gegeben. Und ich hatte natürlich gedacht, sozusagen bei diesen 3% Umfragen, die es gab, dass wir eher 3+ stehen. Und war mit den 1,7% natürlich auch völlig frustriert, sage ich ganz ehrlich. Wenn man dann weiter guckt, in den Straßen war es so, die Plakatschlacht haben wir völlig verloren. Also was zum Beispiel brutal zu sehen war, die natürlich auch zumindest auf der einen Seite abgekackt haben. Oben war immer NPD, unten war die Linke. Zehntausende von Plakaten, oben die NPD, unten die Linke. Die NPD hat natürlich geloost, die Linke hat gewonnen. Aber dazwischen waren dann ab und zu andere Plakate, Piratenplakate, und kein Plakat konnte man lesen. Von daher waren alle relativ gleich schlecht an den Straßen, wenn man im Auto vorbeigefahren ist. Also auch da in erster Linie verlorene Liebesmüh. Und eben alles Plakate, die vom Text her so klein waren, dass man also schon hätte bremsen müssen und stehen bleiben, um sie dann wirklich wahrnehmen zu können. Also auch das ist wieder so ein Ding, wo man für Wahlkämpfe einfach klar sehen muss, wenn man detaillierte Plakate macht, gehören die in Fußgängerzonen und nirgendwo anders hin. Und wenn man Plakate macht, wo zum Beispiel draufsteht, Piratenpartei wählen, sodass man das riesengroß lesen kann, dann kann man die auch an eine Straße hängen, und alles andere kann man nicht an eine Straße hängen, weil es einfach nur sinnlos ist. Und wenn man die Plakate dann weglässt, dann war es halt so, die beiden wunderbaren Demos. Die erste war die Freitagsdemo, die wunderbare Bruno-Gedächtnis Erdogan-Demo, und da war dann zufällig Blockupy offen Wochenende. Da waren 1500 Leute, die mitgezogen sind. Geile Geschichte. Und der Piratenblock bestand aus exakt 11 Personen. 11. Tolles Geschlechterverhältnis. 5 Frauen, 6 Männer. Und ich war auch noch mit dabei bei den 6 Männern und bin da mit dem, weil der Bruno sagte, bring eine Fahne mit. Und es gab keine Fahne mehr in der P9. Da habe ich dann einfach die Beachflag vor der Tür Piratenpartei Deutschland mitgenommen. Die ist ja 3,50 Meter hoch. Ich bin selber 2 Meter groß, sodass ich also fast 6 Meter Fahnenhöhe hatte, und bin dann also immer kreuz und quer durch die Demo, um das Ding wirklich schön sichtbar zu machen. Aber trotzdem war es natürlich ärmlich und erbärmlich, mit 11 Piraten dabei zu sein bei 1500 Leuten. Und am zweiten Tag war dann die große Gegen-Rechts-Demo mit allen sozusagen etwas progressiveren Parteien. Selbst die SPD war mit dabei. Die Piraten durften noch nicht mal auf die Bühne, weil sie eben nicht mit Veranstalter waren. Und es waren 6 Piraten bei 5000 Demo Teilnehmern. Und diese 6 Piraten hatten wieder ein super Geschlechterverhältnis, 3:3, 3 Frauen, 3 Männer, aber natürlich trotzdem extrem armselig mit 6 Leuten. Und das zeigt natürlich auch, wie die Chancen gewesen sind. Und damit muss man eben sagen, sie haben viel erreicht für das im Endeffekt trotz vieler Helfer doch sehr, sehr schwache Verhältnis an Menschen, die da aktiv gewesen sind. Ja, danke für diesen Beitrag. Das war schon fast eine gewisse Analyse. Ich würde sagen, an der Stelle können wir einen Schnitt machen. Zeichnet die Situation ja gar nicht so schlecht. Wir sind relativ wenige, zum Teil sehr gut motiviert, aber was rauskommt, ist teilweise nicht so ganz optimal. Ich wollte jetzt bei euch noch fragen, wie machen wir es denn am kommenden Montag? Da ist Feiertag, der 3. Oktober. Wollen wir da eine Sprechstunde abhalten oder lassen wir es ausfallen? Also, ich sag's gleich, ich bin nicht böse, wenn es ausfällt. Also, wir werden ein hartes Wochenende haben, nächstes Wochenende. Und ich weiß jetzt nicht, was meine Kollegen sagen, aber ich bin persönlich für ausfallen. Weil wenn wir zwei Tage von Strategie bis zum, also ich glaube, wir haben 65 Punkte, die wir bearbeiten müssen. Ich glaube, die meisten würden sich auch freuen, einen Montag frei zu haben. Aber wenn die Kollegen jetzt sagen, wir wollen was anderes machen, wir wollen das machen, dann soll es mir recht sein. Also mir würde ein Tag Pause auch gut tun. Wenigstens ist es der eine Feiertag. Wir können ja jetzt nicht für die sprechen, die jetzt quasi nicht hier sind. Vielleicht will auch jemand voll dem, was er aus der Klausur mitnimmt, dann hier berichten am Montag. Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon bestimmen sollten. Okay, dann mache ich einen Vorschlag. Wir lassen es offen. Es wird ja wie üblich vertwittert, dass eine Bufo-Sprechstunde gibt. Es würde dann vertwittert werden, dass keine stattfindet, so oder so. Dann schauen wir mal, ob dann einige oder alle von euch so frisch sind, dass sie was erzählen wollen oder ob wir es ausfallen lassen und ihr euch noch ein bisschen strukturiert, um das dann am übernächsten Montag zu sagen. Gut, jetzt haben wir 22.05 Uhr. An dieser Stelle machen wir dann einen Cut. Danke euch allen für die Teilnahme. Auf dem Podium weiterhin der Alex, der Christos, der Michael und der Steffen. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an die Mitdiskutanten, an den Input, den ihr vor allem dem Michael gegeben hat. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis kommenden oder bis übernächsten Montag. Bis denn. Ciao. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.